Dass wir hier vorne sitzen, es war gar nicht so einfach und hat sich erst innerhalb der letzten anderthalb Stunde entschieden, dass das zustande kommt, dieses Podium. Und das ist natürlich erfreulich für uns als Vorbereiter. Und es zeigt sich, dass die Welt ein Dorf ist, wie einem so alles plötzlich so über den Weg läuft. Und so kommt manches zustande. Also deshalb treffen sich auch einige jetzt eben in diesem Dorf hier innerhalb von Leipzig, in Kolbmarsdorf, und sind auch alle herzlich willkommen. Es hat sich jetzt ein Podium hier ergeben. Wir haben überhaupt keine Vorbereitung gehabt auf dieses Podium und deshalb habt ihr gemerkt, da mussten wir uns erstmal so ein bisschen noch hier vorne bekannt machen. Ich will mal ganz kurz vorstellen. Ich fange mal hier von links an. Es hat sich also heute noch bereit erklärt, der Herr Eppler, ihren Wohnsitz. Ihren Wohnsitz kenne ich gar nicht, also das Land schon. Also im Schwarzwald. Ich denke, wahrscheinlich werden wir Sie fragen, hauptsächlich, so denke ich, als Mitglied der Grundwertekommission vielleicht. Vermute ich. Ich will das nicht vorwegnehmen, aber interessiert mich schon. Dann neben mir links Herr Edelbert Richter aus Erfurt. Theologe. Ja, ich bin Pfarrer hier in der Gemeinde, heiße Christoph Wonneberger. Und neben mir rechts sitzt eine Frau mit einem schwer richtig aussprechbaren Namen, Hester Minima. Ich habe es nochmal geübt. Die kommt aus Wien, oder? Ich bin Holländerin. Aber sie ist gebürtige Holländerin. Von der Internationalen Helsinki Föderation für Menschenrechte. Hab's behalten. Und dann ganz rechts, Herr Ludwig Mehlhorn. Er hat vorhin schon zu tun gehabt bei unserem Gemeindehaus und einen Vortrag über Polen gehalten. Er kommt aus Berlin. Ja, was Sie von Hause aus so sind und machen, das weiß ich nicht. Schön, dass wir also jetzt in dieser Runde zusammen sind. Wir haben 2 Stunden maximal Zeit, über das Thema zu reden. Wir haben das Europäische Hausversammlung genannt und das ist ungeheuer anspruchsvoll. Also es fehlen natürlich also mindestens 20 Leute auf diesem Podium, die also jetzt andere Mieter vertreten müssten. Aber dazu ist natürlich Kolbmarsdorf wirklich zu provinziell, als dass man das schaffen könnte. Wir sind darauf gekommen, auf diesen Namen durch ein Bild, das Bild von dem Europäischen Haus, das viele nun inzwischen kennen. Dieses Bild, soweit ich das weiß, ist es das erste Mal ins Gespräch gebracht worden von Michail Gorbatschow in Prag, bei einer Rede in Prag. Und inzwischen haben sich verschiedene versucht, schon dieses Bild weiterzudenken. Also deshalb Europäische Hausversammlung, vielleicht mehr so ein Gespräch, ein 2 Stunden Gespräch auf der Treppe dieses Hauses. Wenn wir uns hier umschauen, dann gibt es Neubauten. Und dann gibt es andere ringsum, ich meine jetzt, also abgesehen von denen, die noch abgerissen werden, die nennen wir hier in diesem Stadtgebiet sogenannte Reko-Häuser. Ja, runzeln Sie die Stirn. Das ist für Sie ein Fremdwort, für uns ist es also geläufig. Das ist eine Abkürzung für Rekonstruktion. Und das bedeutet, dass einiges bleibt und einiges verändert wird. Also andere würden Renovierung sagen oder Restaurierung wäre vielleicht etwas zu anspruchsvoll. Also ein Zwischending ist Rekonstruktion. Und das bringt mich auf den Gedanken, jetzt eine Frage zu stellen an Sie in die Runde hier, nämlich, ist das europäische Haus, ist das so ein Reko-Haus, wie wir das nennen würden? Also eins, wo einiges da ist und wo einiges neu gemacht werden muss. Frage also, was sind bei dem europäischen Haus nach Ihrer Meinung die Fundamente, die tragenden Wände? Was muss bleiben und was muss anders oder ganz anders werden? Ja, ich denke, wer zuerst kommt. Also ich würde die Frage gerne Ihnen allen stellen, aber... Ja, also da frage ich dich halt, Edelbert. Fragst du mich? Ja. Ich wollte nicht zuerst reden. Also die Frage ist natürlich sehr weit gespannt. Natürlich muss einiges verändert werden und einiges muss bleiben. Das ist nicht die Frage, aber wahrscheinlich zielt die Frage mehr dahin, was muss denn bleiben und was muss denn verändert werden? Na, ich würde mal sagen, was bleiben muss zum Beispiel, sind Grenzen in Europa im Wesentlichen. Ich würde nicht denken, dass da sehr große Veränderungen im Haus stehen. Was bleiben muss in Europa sind bestimmte gemeinsame Werte, die wir haben. Das glaube ich auch. Da wird eine Diskussion darüber geführt werden müssen, aber ich glaube, die gibt es. Das lässt sich ausmachen. Was verändert werden muss, will man jetzt bloß, was mir einfällt, sagen. Was verändert werden muss, ist die Einbindung Europas in die beiden nach wie vor die Welt beherrschenden sogenannten Systeme. Ich würde in die Richtung denken, also oder ich würde meinen, dass in dieser Richtung hauptsächlich Veränderungen stattfinden müssten. Also eine der Tendenz nach wenigstens eine Herauslösung Europas aus diesen Bindungen nach West und Ost. Sie haben so schon gesagt, dass es eine große Herausforderung ist, hier über das europäische Haus zu sprechen. Ich bin da völlig einverstanden. Ehrlich gesagt war es mir ein großer Schock, das zu hören, dass es hier diesem Thema des Podiumsdiskussions war. Und zwar, weil ich in Wien ziemlich von der Nähe der Wiener KSZE-Konferenz, der Konferenz über Zusammenarbeit, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verfolgt habe. Und da das Wort Europäische Haus links und rechts überall verwendet wird und man sehr leicht den Eindruck gibt, dass es so ein europäisches Haus gibt und dass wir alle da sehr zufrieden sein sollten. Ich glaube sicher, dass es wichtig ist, hierüber zu sprechen, aber für mich als Person, die arbeitet für Menschenrechten und auch als Juristin geschult ist, ist es ein ziemlich vages Begriff. Ich glaube sicher, dass wir versuchen müssen, die positiven Werte, die in Europa bestehen, dass wir die behalten sollten. Aber was wir genau sind, das ist natürlich ganz abhängig von wem man das fragt. Und da muss man, das Wichtigste ist, dass man darüber im Gespräch bleibt. Das ist auch eine Sache, die man in dieser Konferenz versucht. Aber wichtiger ist noch, dass man auf der ganz tägliche, alltägliche Ebene miteinander über Gespräch, im Gespräch bleibt, über wie wir weiter wollen in der Zukunft. Sie, Herr Alper? Ich vertrete hier eine Außenseiterrolle, bin gebeten worden, sozusagen die Stellvertreterfunktion für die abwesenden Osteuropäer zu spielen, oder wie Sie sich gerne lieber nennen, Mittelosteuropäer. Ich kann vielleicht dazu noch sagen, dass leider die Grenze nicht überschreiten durften. Es gibt halt doch noch ein paar Dörfer, die hier in Europa, die hier nicht vertreten sind. Das ist natürlich eine Schwierigkeit für mich, sozusagen in die Haut eines anderen zu stücken und für andere zu sprechen. Deswegen möchte ich mich auch beschränken auf, Fragen des Verhältnisses von uns hin nach Osteuropa oder Ostmitteleuropa. Ich habe diese Länder wahrgenommen in zwei Phasen, in den 70er Jahren, als relativ oder ganz freier Reiseverkehr war, dann nach einer längeren Zwangspause wieder während der letzten beiden Jahre. Und es hat sich in diesem Verhältnis dieser Völker und Gesellschaften untereinander ein sehr tiefer Wandel vollzogen. Früher gab es so etwas wie, also eine Art Blockidentität, glaube ich, trotz allen Frustes, trotz aller Unzufriedenheit, ein gemeinsames Bewusstsein, im selben Boot zu sitzen, zum selben Lager zu gehören. Heute zeigt sich, dass dieser Kitt doch nur stalinistischer Machart war und jetzt einfach abbröckelt, auseinanderbricht. Und eine der wesentlichen Fragen, die für mich im Rahmen eines solchen Gesprächs zu klären sind, das ist die Frage, wie behalten wir uns eigentlich zu Polen, zu Tschechen, zu Ungarn, zu Litauern, Ukrainern und was es da alles so gibt. Ja, der Gedanke des Europäischen Hauses ist jetzt erst einmal eine Vision. So ist es gemeint. Und zwar hat Gorbatschow ja in Prag auch gesagt, eine Vision von der Überwindung der Spaltung Europas. Das ist die Ursprungsvision. Nun ist das für die Westeuropäer im Augenblick gar nicht ganz einfach. Denn die sind ja seit 30 Jahren dabei, wenn man so will, ein westeuropäisches Haus zu bauen. Und bis ins Jahr 1993 werden wir einen Binnenmarkt haben, den größten Binnenmarkt, was menschliche Bevölkerung angeht und wirtschaftliche Kraft angeht, den es überhaupt auf dieser Welt gibt, einen größeren Binnenmarkt als die Vereinigten Staaten. Und das hat eine ungeheure Dynamik ausgelöst. Das ist dann ein Binnenmarkt, wo ein Arbeitnehmer aus der Bundesrepublik dieselben Chancen haben soll, in Portugal, Griechenland oder Großbritannien zu arbeiten und umgekehrt, also völlig freier Verkehr von Waren, von Kapital, aber auch von Menschen, von Arbeitssuchenden. Und das ist, im Augenblick hat das so eine Dynamik ausgelöst, dass jeder große Betrieb in der Bundesrepublik oder auch nur mittelgroße Betrieb, der etwas auf sich hält, spätestens jetzt, wenn er es nicht längst getan hat, Produktionsstätten in anderen westeuropäischen Ländern entweder aufbaut oder wenn er dazu keine Lust und keine Zeit hat, sie aufkauft. Und selbstverständlich geht es auch umgekehrt, dass Franzosen oder Briten oder Belgier oder Niederländer oder Italiener bei uns Betriebe aufbauen oder aufkaufen. Dies ist einfach eine Wirklichkeit, in der wir jetzt schon leben. Die eigentliche Frage ist, wie kann diese Wirklichkeit, die keine Vision ist, nun mit dieser Vision vom gemeinsamen europäischen Haus in Einklang gebracht werden? Das wird schwierig genug sein. Und ich glaube deshalb, dass es beim europäischen Haus umgekehrt sein wird, wie bei allen anderen Häusern, die wir bauen. Normalerweise wird erst ein Haus gebaut, und dann wird nach Mietern gesucht, oder vielleicht ist es auch eine Mietergemeinschaft, oder vielleicht ist es auch Eigentumswohnungen. Und dann wird eine Hausordnung aufgestellt. Ich glaube, dass die Westeuropäer überhaupt nicht bereit sein werden, ein gemeinsames europäisches Haus ins Auge zu fassen, wenn nicht vorher, sofort, ehe man an den Bau des Hauses geht, über die Hausordnung geredet wird. Weil sie nicht bereit sind, bestimmte Möglichkeiten, die sie heute haben, aufzugeben. Deshalb wird es zuerst einmal darauf ankommen, sich darüber klar zu werden, in einer Hausordnung, welche Entscheidungen werden auch künftig innerhalb der einzelnen Wohnungen zu fällen sein. Das heißt also innerhalb der einzelnen Staaten. Und welche Regeln gelten für alle Hausbewohner? Unabhängig davon, nicht also, welche Bilder sich einer aufhängen will in seinem Haus und ob der andere das für einen Schinken hält. Dies ist seine eigene Sache. Ob da jemand ein Motorradfahrer aufhängt, ein Poster oder eine Ikone in die Ecke stellt, das ist in der Tat Sache der einzelnen Wohnung. Aber ich will es mal so sagen, ob man Kinder prügeln darf, das gehört in die Hausordnung. Ich will es vielleicht gleich, damit das nicht zu harmonisch wird, sagen. Ich weiß, dass der Gedanke des souveränen Staates heute noch sehr stark verwurzelt ist. Und ich respektiere es auch noch, zum Beispiel, wenn jemand sagt, was die Chinesen tun, ich billige es nicht, aber ich kann es nicht ändern, ist eine souveräne Entscheidung eines souveränen Staates. Nur, solche Entscheidungen, wie sie jetzt in China gefallen sind, dass man mit Panzern Menschen überrollt, die gibt es nach der europäischen Hausordnung nicht, oder es wird das europäische Haus nicht geben. Es gehört offenbar, ich vermute es, zu den Werten, den europäischen Werten, die angesprochen worden sind. Ich weiß nicht, ob sich das deckt oder ob das, wie weit man das jetzt visionär sieht, ob das wirklich Gemeinsamkeiten sind und ob die sozusagen schon zum Fundament gehören. Könnte man das so sagen, dass das das Fundament ist? Wenn Sie mir fragen, ist das schon ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, dass sehr viele Leute diese Werte als Fundament betrachten, aber dass es leider jetzt in Europa noch zu viele Staaten gibt, die das auch nicht so betrachten. Es gibt jetzt, man hat es vor einige Wochen in Paris auch auf einer Menschenrechtskonferenz hat es einen Vorschlag gegeben, unterstützt von unter anderem Französinnen und der Sowjetunion, um eine europäische Rechtsordnung zu schaffen. Das klingt alles natürlich sehr schön, aber ich glaube, dass wenn man sieht, diese Konferenzen ein bisschen beobachtet, kann man sehen, dass sehr viele Normen schon festgelegt worden sind, Normen, über man sollte andere nicht prügeln zum Beispiel, aber dass der wirkliche Praxis noch leider in sehr großem Maße nicht damit übereinstimmt. Und solange man in verschiedenen Ländern selber nicht fähig ist, in der Praxis mit dieser Regeln in Übereinstimmung zu bringen, glaube ich, dass es zu früh ist, zu sprechen über eine europäische Rechtsordnung. Also prügeln ist nicht gestattet, außer hinter der eigenen Wohnungstür. Nein, eben oder? Gar nicht, eben gar nicht. Das ist eben der entscheidende Punkt. Nicht? Die Staaten im Europäischen Haus werden in dem Sinne nicht mehr souverän sein, dass sie Menschenrechte außer Kraft setzen können. Sonst gibt es halt keins, sonst machen wir keins. So ist ganz einfach, das machen die Westeuropäer nicht, wenn es das nicht, wenn diese Hausordnung nicht durchsetzbar ist, dann gibt es halt kein europäisches Haus. So einfach ist das. Und ich sage das auch deshalb, wer hier vom Europäischen Haus redet, muss wissen, was er tut. Ich will nochmal die Herangehensweise, vielleicht auf die Herangehensweise eingehen. Mir scheint, dass der Ansatz erst einmal sicherheitspolitisch war. Dass man also sagte, wenn wir also so viel Dynamit im Keller lagern, dann können wir unsere Wohnung noch so schön einrichten. Das kann passieren, das Haus fällt zusammen. Also, und dann noch dazu sozusagen Abstellkammern, wo noch Leute von außerhalb sozusagen ihre Waffenlager unterhalten, extra noch dazu, außer den unmittelbaren Europäern. Das war, denke ich, vielleicht doch der Ansatzpunkt für die Idee oder für den Grundgedanken vom Europäischen Haus. Jetzt geht es allerdings dann also weiter. Bei der Frage nach Hausordnung, gibt es da Gemeinsamkeiten jetzt wirklich, die schon vorhanden sind? Also sind zum Beispiel die Menschenrechte, so wie sie also in internationalen Deklarationen und Konventionen vorliegen, sind die also geeigneter Ausgangspunkt für die Hausordnung? Ist das schon Ansatzpunkt? Und nicht nur rhetorisch, meine ich. Ich hätte ein bisschen Sorge, dass wir da in Schwierigkeiten kommen, also Mieter sein zu dürfen in dem Europäischen Haus. Ich meine jetzt unser Land hier selber. Denn Diskussion um die Menschenrechte ist zwar fortgeschritten bei uns, das kann man sagen, seit den 70er Jahren gibt es da eine intensive Diskussion und es ist im Marxismus ja auch zugestanden inzwischen, dass subjektive Rechte respektiert werden müssen. Aber ich glaube, in der Frage der Garantien für die Menschenrechte haben wir noch einen enormen Nachholbedarf. Und ich glaube, erst wenn wir den geschafft haben, dann können wir Mieter sein in dem Europäischen Haus. Man muss auch ein bisschen bedenken, dass wir in Bezug auf unsere Freundschaften, die wir derzeit pflegen, ja eigentlich auch ein bisschen in eine schwierige Situation kommen. Also ich habe gehört zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das bestätigt werden kann, dass die Schweiz, Rumänien oder rumänische Diplomaten oder Regierungsangehörige direkt schon eingeladen hat zu Gesprächen über die innere Ordnung in Rumänien. Das ist laut KSZE Wien, wenn ich recht informiert bin, möglich. Das würde das nochmal unterstreichen, dass die Souveränität an dieser Stelle ihre Grenzen hat. Das heißt, man kann mit dem Nachbarland oder mit dem anderen Land in Europa, kann man über die inneren Angelegenheiten des betreffenden Landes sprechen. Das ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, sondern das ist möglich laut KSZE. Das ist da geschehen, aber was tun wir? Wir akzentuieren jetzt eigentlich sehr stark für mein Empfinden unsere Freundschaft zu diesem Rumänien, dass diese innenpolitischen Verhältnisse. Ja, dazu wollte ich noch sagen, dass das stimmt, dass man innerhalb der KSZE ein anderes Land auf darum leben kann, aufzuklären, was los ist mit der Menschenrechtssituation. Rumänien ist der Fall, dass Rumänien als einzige Land dieser Mechanismus, wie man das jetzt nennt, nicht akzeptiert und auch schon in Wien bei der Unterschreibung der ins Wiener Beschlussdokument schon vorher gesagt hat, wir fühlen uns nicht verantwortlich mit denjenigen Bestimmungen, denen wir nicht adäquat, wie Sie das nennen, empfinden, uns daran zu halten. Und in der Praxis ist auch sehr klar, dass es sehr schön ist, das Unterschrift von Herrn Ceausescu darunter zu haben, aber das ist sehr wenig bedeutet bis jetzt. Also ich vielleicht ganz gut, was unser Diskussionsleiter noch in die Diskussion gebracht hat. Man darf das nicht zuerst einmal vom Tisch wischen. Wir haben das am Anfang nicht beachtet. Natürlich ist der Gedanke auch ein sicherheitspolitischer Gedanke. Nämlich der Gedanke, die beiden Blöcke mit der Zeit ja, zu überwölben und schließlich zu überwinden. Das heißt, an die Stelle der Blockkonfrontation ein System gemeinsamer Sicherheit aufzubauen, wo nicht einer gegen den anderen seine Sicherheit errüsten will, sondern wo alle gemeinsam Sicherheit organisieren, und zwar miteinander. Und hier muss ich jetzt als jemand, der aus der Bundesrepublik und aus Westeuropa insofern kommt, sagen, an dem Punkt bin ich in einer ganz schwachen Position, weil alle wirklich konstruktiven Vorschläge dazu bisher praktisch aus der Sowjetunion kommen und die westliche Reaktion darauf außerordentlich zurückhaltend, fantasielos und für mich jedenfalls nicht ausreichend, gelegentlich sogar beschämend ist. An dem Punkt ist zweifellos die östliche Seite weiter als wir. Das hat viele Gründe, über die ich jetzt nicht reden muss. Aber eben, wenn wir ein gemeinsames Sicherheitssystem haben, ist das für mich noch nicht das europäische Haus. Das ist nicht dasselbe, sondern das europäische Haus gibt es erst, wenn die Europäer über die Sicherheitsfragen hinaus, also darüber hinaus, dass jeder mal aufgibt, nur immer mehr Sicherheitsschlösser für sich einzubauen, sondern dass man mal einfach ein Telefon einrichtet, wo jeder jeden unterrichtet, wenn er sich bedroht fühlt. Wenn wir darüber nicht hinauskommen, dann haben wir eben ein Sicherheitssystem. Und das Europäische Haus muss etwas zu tun haben mit den Grundwerten, das ist ein schwieriger Ausdruck, die in der europäischen Geschichte, und dieses Jahr haben wir 200 Jahre französische Revolution, die sich da herausgebildet haben. Und ich bin zum Beispiel sogar der Meinung, auch wenn ganz viele Entscheidungen innerhalb der einzelnen Wohnungen zu treffen sind, nach wie vor zum Beispiel, ob die Produktionsmittel in öffentlicher Hand, in gesellschaftlicher, in genossenschaftlicher oder in privater Hand sind, das wird in jeder einzelnen Wohnung, also in der Bundesrepublik oder in der DDR, allein zu regeln sein. Aber es gibt eben einfach Dinge, die man nicht in einer einzelnen Wohnung entscheidet. Ich will es mal in ein Bild sagen. Ich möchte im europäischen Haus keine Wohnung haben, wo es ganz patriarchalisch zugeht und nur der Vater was zu sagen hat und die Frau und die Kinder nur zu parieren haben. Das ist nicht europäisches Haus. Das heißt, was zu entscheiden ist, ist wohl innerhalb der einzelnen Wohnung kann man der Wohnung überlassen. Aber wie zu entscheiden ist, das gehört mindestens zum Teil schon in die Hausordnung. Es gibt von Adam Sagajewski, einem heute in Paris lebenden Polen, einen schönen Essay über sein eigenes Land, seit der Anfang der 80er Jahre geschrieben. Da schlüpft er in die Rolle eines Dänen. Er fährt also als Däne durch Polen. Ich bin hier also in einer etwas vergleichbaren Lage und schlüpfe jetzt wieder in die Haut eines Polen oder eines Tschechen, Ungarn. Und würde dann erstmal sagen müssen, dass ich sehr dankbar bin für Herrn Epplers Äußerung, dass er so die Menschenrechte und die Akzeptierung der Menschenrechte quasi als Conditio sine qua non, als Grundbedingung überhaupt für den Bestand und die Existenzmöglichkeit des Europäischen Hauses ansieht. Ich habe aber den Eindruck, dass das durchaus nicht immer so gewesen ist. Noch vor wenigen Jahren konnte man aus Kreisen der westeuropäischen SPD große Vorbehalte gegenüber etwa Menschenrechtsbewegungen in Osteuropa hören, weil sie von dort als destabilisierend angesehen wurden, was das etwa militärische, das Sicherheitsgleichgewicht betrifft. Deswegen möchte ich jetzt ganz direkt zurückfragen, hat sich an dieser Einschätzung jetzt etwas geändert in den letzten Jahren? Ist dieser Wandel allgemein in Westeuropa im Gange? Und wie stellt man sich aus der Sicht des europäischen Binnenmarktes ja ein Verhältnis zu den osteuropäischen Völkern vor, die also eigentlich ihre Augen voller Sehnsucht nach Westeuropa richten? Ich habe heute Nachmittag schon das Bild gebraucht, dass Deutsche und Polen, also wir aus der DDR und Polen, uns eigentlich schon gar nicht mehr ins Gesicht gucken, sondern wir schauen nach Westen und die Polen schauen auch nach Westen über unsere Schultern hinweg. Ins Gesicht schauen wir uns eigentlich nicht. Also wie kann man auch kulturell, das wäre meine große Frage, alle diese Völker zusammenbringen. Was etwa wären Werte, die in Osteuropa noch lebendig sind, die der Westen braucht? Wirtschaftskraft ist es mit Sicherheit nicht, aber vielleicht ist es etwas anderes. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen verschärfen. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber einer, der Ihnen nahesteht, hat neulich, also so, ich darf es mal sinngemäß, also nicht nahesteht, also persönlich, sondern also mehr vielleicht politisch, hat gesagt, also sinngemäß gesagt, also der größte Sicherheitsgarant ist zurzeit zwischen den Systemen oder zumindest also innerhalb der Systeme zwischen den beiden deutschen Staaten das gute Funktionieren beider Sicherheit, beider Geheimdienste. Das interessiert mich schon, wenn Sie behaupten, dass der mir nahe steht, dann möchte ich schon wissen, wer es war. Also jemand, der jedenfalls der gleichen Partei angehört wie Sie. So. Ja. Ich meine, das ist ja durchaus ein sinnvoller Gedanke, dass man sagt, also wenn jeder vom anderen alles weiß, auch ohne Herstellung von Öffentlichkeit, also im Sinne der bürgerlichen Öffentlichkeit, ist das eine Garantie für die gemeinsame Sicherheit. So. Natürlich, das ist richtig. Wenn Sie das so nehmen, dass die jeweiligen Geheimdienste über den jeweils anderen so viel wissen, dass da keine Überraschung mehr militärisch stattfinden kann, dann ist das doch gut. Nicht, ja, nicht nur militärisch, also auch was die Kinder des anderen so gemeint tun. Ist, hat das ja seinen guten Sinn. Und es ist ja heute so, da braucht man ja nicht einmal nur den Spion mit dem Schlapphut, sondern da reichen doch die Satelliten, die da oben kreisen, die ja bis zur Größe einer Maus fotografieren können, es reicht völlig aus, dass jeder weiß, was beim anderen passiert. Und der Bundeskanzler, unter dem ich vor allem gearbeitet habe, der hat ja einmal bei uns gesagt, ob wir nicht doch daran denken sollten, den Bundesnachrichtendienst durch ein Abonnement der Neuen Zürcher Zeitung zu ersetzen. Das sei doch billiger, nicht? Und in der Tat habe ich in der Zeit, als ich in der Regierung war, häufig Geheimberichte auf den Tisch bekommen, wo ich das Entscheidende vorher schon entweder in Le Monde oder in der Neuen Zürcher gelesen hatte. Also ich will damit nur sagen, das sind Dinge, die sich zwar dann zum Teil erübrigen, nicht? Wenn man sowieso alles weiß, man braucht, dann kann man vielleicht da sogar ein paar Stellen einsparen, nicht? An der Stelle. Aber das hat ja nichts mit der Frage jetzt der Menschenrechte zu tun. Sie, Herr Mehlhorn? Naja, gut, davon habe ich ja vorhin geredet. Nein, ich meine jetzt der Tatbestand, dass Staaten einander, was militärische Dinge angeht, ausspionieren. Das hat mit den Systemen auch nichts zu tun. Das ist halt so. Jeder will vom anderen möglichst viel wissen und diese ganzen Geheimdienste haben dann auch noch, das ist das Tolle, ein ungeheures Bedürfnis, ihren jeweiligen Regierungen ihre eigene Unentbehrlichkeit immer klar zu machen, damit keine Stellen gestrichen werden. Und wie gesagt, bei einem gemeinsamen Sicherheitssystem wird das noch ein bisschen schwieriger sein, diese Unentbehrlichkeit deutlich zu machen. Nein, aber ich wollte Sie, Herr Mehlhorn, fragen, Ross und Reiter nennen, wann haben sich zum Beispiel jetzt Leute meiner Couleur von Bürgerrechtsbewegungen ganz gleich wo distanziert? Das habe ich nicht gesagt. Also Sie oder auch Ihre Kollegen haben sich sicherlich nicht expressis verbis distanziert, aber wie gesagt, ich spreche als jetzt aus der polnischen Sicht wieder. Es hat doch eine gewisse Zurückhaltung der SPD im Vergleich mit früheren Jahren, etwa den Zeiten der Ostpolitik von Willy Brandt, gegeben gegenüber den Bürgerrechtsbewegungen und den Gewerkschaftsbewegungen in Osteuropa. Das müssen Sie wirklich, ich meine, natürlich, das ist dann immer eine Frage, wenn man irgendwo hinfährt, muss man dann unbedingt mit dem auch und jenem geredet haben oder kann man auch mit dem reden? Das haben wir immer als, das war immer bei uns auch ein Thema. Aber es gab Anfang der 80er Jahre ganz klar in Westeuropa, speziell in der Friedensbewegung, einen Vorrang der sicherheitspolitischen Fragen gegenüber den Menschenrechtsfragen. Und dieses hat in Osteuropa ein gewisses Befremden ausgelöst. Ich glaube, man kann sagen, dass wir ja genau dieses wollen. Menschenrechte als Grundbedingung für den Bestand des Europäischen Hauses. Aber diese Position ist damals in dieser Klarheit von der westeuropäischen Linken, von der Friedensbewegung, Teilen der SPD, so deutlich, wie Sie das jetzt gesagt haben, nicht vertreten worden. Herr Mehlhorn, ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie das jetzt so bringen, dass ich es voll verstehe. Ich habe jetzt begriffen, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ein Sicherheitssystem, ein gemeinsames Sicherheitssystem ist für mich noch nicht das europäische Raum. Und für das gemeinsame Sicherheitssystem kann ich nicht Forderungen für die innere Ordnung sozusagen zur Voraussetzung machen. Das heißt, ich rede mit euch über unsere gemeinsame Sicherheit erst, wenn ihr im Inneren dies und jenes macht. Dies glaube ich, dass ich in der Tat weder früher für richtig hielt, noch heute für richtig halte. Nur, Der Ausgangspunkt ist doch ein anderer. Das Europäische Haus ist viel mehr nur als ein Sicherheitssystem. Nach unserer Meinung, aber auch nach der Meinung von Gorbatschow, ist das etwas ganz, was weit über ein Sicherheitssystem hinausgeht. Und wenn man ein europäisches Haus haben will, dann in der Tat braucht man diese gemeinsame Hausordnung mit ganz bestimmten Auflagen und Feststellungen, was in diesem Haus passieren darf und was nicht. Aber ich glaube in der Tat nicht, dass zum Beispiel, wenn es nur darum ginge, jetzt ein gemeinsames Sicherheitssystem einzurichten, also über die Blöcke hinweg oder anstelle der Blöcke, dass man das schon mit der Hausordnung verbinden könnte. Das wäre ein Schritt da zum Haus, aber das wäre noch nicht das Haus. Also versuchen wir mal davon auszugehen, also sicherheitspolitisch, militärisch, müsste dann natürlich sofort auch heißen ökologisch, das gehört ja zur Sicherheitspolitik auch schon hinzu einfach. Da ist das alles offensichtlich. Die Frage ist jetzt einfach bei der Hausordnung, bei dem Hausrecht, wie sieht das denn jetzt aus, wirklich mit den Rechten derer, die also nicht die Haushaltsvorstände sind? Also welche Rolle spielen die, oder aus dem Bild jetzt rausgegangen, welche Rolle spielen die nichtstaatlichen Organisationen? Aber im Bild, sagen wir mal, also die Kinder oder die Halbstarken, oder auch die Frauen. Ja, weithin doch noch. Weithin ist das doch noch. Ich möchte gerne etwas dazu sagen, nämlich, dass es natürlich ganz unterschiedlich ist in sehr verschiedenen Ländern. Ich glaube, dass es zum Beispiel in unseren westlichen Ländern sicher ziemlich viele Möglichkeiten gibt für Leute, um sich zu äußern über ihre Meinungen. Ob ihr Einfluss wirklich so groß ist, als sie selber immer meinen, ist natürlich die Frage. Andererseits gibt es im Osten im Moment, so zum Beispiel in der Sowjetunion, eine Idee, es gibt jetzt irrsinnig viele unabhängige Gruppen, die entstehen können und die auch frei sich bewegen können und ihre Aktivitäten entfalten. Aber man sieht sehr klar, dass es für die Gruppen einfach unmöglich ist, wirklich die Autoritäten zu erreichen. Sie schreiben Briefe, kriegen nie eine Antwort. Sie werden nicht, überhaupt nicht akzeptiert als eine Geschäftspartner. Man kann da sehen, dass das eine Art von Tradition ist, weil man überhaupt die Mentalität nicht hat und auch schon vor der Sowjetunion existiert und das überhaupt da nicht bestanden hat. Eine Art von Spieldialog zwischen den Bürger und die Autoritäten. Ich glaube, dass zum Beispiel in der Sowjetunion und in einigen osteuropäischen Ländern es noch ein langer Weg gibt, bis man wirklich versteht, wie wichtig so ein Zusammenspiel sein kann, um zu einer richtigen Hausordnung zu kommen. Ich würde das, ja, haben wir nachher sowieso noch gedacht. Ja, aber. Ja, das ist die Schwierigkeit. Herr Auerbach möchte bitte, mal Zwischenruf, Herr Auerbach möchte sich mit Herrn Berger in Verbindung setzen. So. Dann geh bitte in die Mitte, dass wir in den Mikrofon reden. Herr Auerbach, bitte mal zu Herrn Berger. So, du kannst. 1-1. Ja, jetzt bin ich dran. Ich sehe in letzter Zeit gerade Sachen, die dem europäischen Gedanken meiner Meinung nach sehr entgegenstehen. Und zwar nach der Aufhebung ein bisschen der stalinistischen Sache, die ganzen Nationalitätenkonflikte, die es macht, war nicht nur aus Europa.